Station rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen. Time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast, coast to coast. Und weiß nicht wofür. Wie oft ist es so, dass ein Freund dir hilft zu führen? Ich weiß es nicht, viele schlossen die Türen. Viele genossen es, ohne dich davon zu stören. Erinnere mich, ich war jung und du auch. Gegen unseren Weg zusammen nahmen alles in Kauf. Manchmal war es hart, es ging gar nicht bergauf. Während du älter wurdest, stand ich einfach nur auf dem Schlauch. Dann ist es anders, hab mein Ziel, mein Weg. Nichts, was ich damals tat, wäre mir heute zu spät. Du hättest wissen müssen, dass es so einfach geht. Hoffe für dich, dass sich deine stürmische Phase legt. Gib nicht auf, es gibt einen, der an dich denkt. Es gibt einen, der dir Gehör für alle schenkt. Es gibt einen, der den Stift für dich in Tinte tränkt. Und der dir beiseite steht, auch wenn es brennt. Wenn es brennt. Pfeifenfabrik. Wir waren jung und bekamen von der Welt da draußen nichts mit. Spielten Verstecken in den alten Gemäuern, ärgerten den Pfarrer gegenüber jeden Tag aufs Neue. Waren Chaoten, eine Horde wilder Bengel, keine Angst vor der Zukunft, doch wir sparten jeden Pfennig. Ich kann mich noch erinnern, spielte gerade im Hof, als ich die Nachricht bekam, dein Vater sei tot. Kapierte erst viel später, was da los war. Deine Familie zog weg, mir war dann einiges klar. Weiß, wie schwer es war, alles hinter sich zu lassen. Weiß, wie schwer es ist, immer wieder neu Fuß zu fassen. Wenn es Frühling wird, denke ich oft an diese Zeit. Seh uns Buben auf Rädern aus voller Kehle schreien. Deshalb schreibe ich diese Worte, dass du nicht vergisst. Egal wo ich bin und wo immer du bist. Stattdessen stand ich da, bekam die Nachricht, wollte es nicht fassen. Fand es Schwachsinn, musste sogar lachen, wusste gar nicht, wo ich dran bin. Es holte mich ein, das wahre Leben, was konnte ich dagegen tun? So war es eben, es passierte. Von jetzt auf nachher, es riss mich aus der Bahn, wie dich aus dem Verkehr. Öfter als mir lieb ist, denke ich an dich zurück. Jedes Mal, wenn ich das tue, zerfällt das ganze Bild in Stück. Lief es so fröhlich durch unseren Wald, nichts konnte ich trüben, das war gut, es gab mir Halt. Doch dann warst du weg, ich blieb hart, wollte es beweisen. Jetzt kann ich mich öffnen, kann es allen zeigen, wie schwer es für mich ist, wenn ich deinen Bruder sehe, ihm in die Augen schau und frag, wie es ihm geht. Hello. Coast to Coast. Adrian Barne und Franz Hahnemann sagen Hallo. Eine weitere Stunde. Feinste Beats. Heute auch unser Special. Und zwar gibt es ein Interview mit einem von den K-Rings Brothers. Genau, wir rufen später einen Frederico an, wenn alles klappt. Und davon gehen wir aus. Carings Brothers haben nämlich ihr neues Album draußen seit Montag. Tricolor. Erhältlich überall. Über Groove Attack. Vertrieben. Genau. Alright, gerade im Hintergrund hören wir ein super fettes Instrumental, produziert vom RZA, vom Wu-Tang Clan. Das hört dann ziemlich abrupt auf und danach gibt es erstmal ein bisschen spanischen Ska von der Band Scapa Rapid aus Valencia. Das Lied heißt Abajo en el Sur und kommt von ihrem Album Que Empiece Ya. Ziemlich kurzer Ska-Tune, geht nach vorne und danach gibt es ein Stück von der mexikanischen Hip-Hop-Band Control Machete. Aber dazu später mehr. Und am Anfang gehört haben wir von dem Tricolor-Album der Carings Brüder Treuer Freund, Hammerstück. Coast to Coast, wir wünschen euch viel Spaß und bis gleich. Sentimiento, mi vida empieza desde adentro. se mueva, así es. Todo tiene su tiempo y si está dispuesto a sembrar y cultivar, hay que ver el fruto madurar hasta dónde puede llegar. Solo hay que desarrollar, ampliar, solamente crear. Es inmenso el lugar, espacio suficiente como para cohabitar. Escucha, mi tierra hace el eco, entre las montañas se hace camino el concreto. Señales de humo que van creciendo cada día más, tratando de comunicar, exponiendo los adentros a la luz. ¿Cómo van? Sin borrar nada, sin tapar nada, sin ocultar nada. Se presentan testimonios reales, el sentimiento no es más que puras verdades. Reuniendo por suerte discretamente, más no estaba lejos respectivamente. Así lo que se mueve proviene del vientre, no acabó el tan sonía de seguir para siempre. Así se ha dado la ocasión a ciertos sonidos de imaginación. Día a día que visita el sol, los de tambores, acordes y son. Mandaro bebeciendo en el danzón. Sangoroco, songo, songo, be. Sangoroco, songo, songo, be. Sangoroco, songo, de mame. Sangoroco, songo, songo, be. Es guardar silencio de movimiento, ayunar de color y sonido, ser mujer, viejo y niño. Ihr hört die mexikanische Hip-Hop-Gruppe Control Machete zusammen mit der Sängerin Ruben Albarán. Das Lied heißt Dang Song, ist vom Album Artillera Pesada von 1999. Control Machete haben letzten Herbst auch ein neues Album herausgebracht, was ziemlich gut angekommen ist. Ich denke, wir werden sie nächsten Sommer bestimmt auch mal in Deutschland live sehen. Und wenn das Lied vorbei ist, dann ist Frederico von den K-Rings Brothers am Telefon und wir unterhalten uns ein bisschen. Tricolor ist jetzt genau unser Stichwort. Wir begrüßen jetzt Frederico von den K-Rings Brothers am Telefon. Hallo. Ja, hallo. Alles klar bei euch? Jo, bei euch auch? Ja, auf jeden Fall. Der Wald ist schön in Ruhe. Es hat heute geschneit, also ist alles locker bei uns. Ja, Schnee. Oh. Hey, dann kannst du vielleicht den Leuten als allererstes erzählen, wo ihr genau herkommt. Der Odenwald, wo das liegt, da haben die ungefähr eine Vorstellung. Ja, als allererstes, wir sind die K-Rings Brüder. Wir sind Sir Max, Capsa und Frederico. Wir kommen aus dem Odenwald. Für die Leute, denen der Odenwald noch kein Begriff sein sollte, das ist im Bundesland erstmal Hessen. Das liegt in der Nähe von Heidelberg, zwischen Heidelberg und Frankfurt, das Niemandsland. Das ist unser Yard, das ist der Odenwald und das ist sozusagen die Peripherie auch. Und ja, da ist unser Homeyard, da befinden wir uns momentan auch hier im Label Peripherie, dort ja, wo die ganzen Sachen, wo die ganzen Tonträger halt entstehen, hier direkt quasi im Wald. Cool. Gleich mal die erste Frage, wie seid ihr oder bist du denn so zum Hip-Hop gekommen oder zum Musikmachen allgemein? Also die Frage ist für mich am allerleichtesten. Das habe ich geschafft über meinen Bruder. Okay. Max, mein älterer oder ältester Bruder, der hat mit dem ganzen Scheiß halt einfach angefangen, so wie die meisten anderen halt auch. Im Odenwald, wie sich viele vorstellen können, kommen nicht irgendwie die Hip-Hop-Touren vorbei, da gibt es kaum Plattenläden. Also hat man sich anfangs natürlich einfach irgendwie über die Peripheriestädte beziehungsweise über die Städte halt Heidelberg, Darmstadt, Frankfurt halt informiert. So hat man dann irgendwie Scheiben gekauft, so hat man auch durchs Fernsehen halt damit bekommen über die Yo MTV Rap Sendung halt, die damals auf MTV kam, nachts um 12 oder um 1, hat man dann ganz einfach irgendwie das halt abgecheckt, hat gesehen, was da los ist, ist dann in Plattenläden gefahren, hat dann die Musik quasi gesucht halt, weil damals es ja noch nicht so modern war. Und dann ganz einfach hat irgendwie Max den Spirit mit zurück in Odenwald geschleppt und dann hat er uns einfach alle angesteckt hier. Ja, das ist cool. Was waren denn da eure wichtigsten Einflüsse, so auch von deutschen Künstlern zum Beispiel her? Ja, ich meine, Anfang der 90er, da kann man sich ja an einer Hand abzählen halt, was da irgendwie am Start war. Ich meine, da gibt es die Bekannten halt, Fantastischen Vier, das ist auch in Odenwald gekommen, das hat man auch mitgekriegt. Es gab halt Advanced Chemistry. Und dann als nächstes halt die ganzen, wir sind eher im Süden orientiert gewesen halt. Also haben wir dann auch die Stiebers halt mitgekriegt natürlich. Dann haben wir, das war ja schon ein Stück später, halt die ganzen Stuttgarter Sachen mitgekriegt. Weiterhin, also vorher auch bekannt war natürlich auch Fettes Brot, sowas war bekannt halt. Was bei euch im Norden wahrscheinlich ein bisschen stärker bekannt ist. Und diese Sachen hat man halt von deutschen Sachen natürlich mitgekriegt halt. Und das eine oder andere coole und das eine oder andere schlechter halt gefunden. Aber es gab natürlich auch den amerikanischen Einfluss, ganz klar halt. Da sind so die ganzen Soul Assassin Sachen halt, also Cypress Hill, House of Pain, Funk Dubious und sowas. Das sind eigentlich die Sachen, die uns von Anfang an sehr stark halt beeinflusst haben. Der Max hat auch früher auf Englisch gerappt, glaube ich, oder? Genau, das ist richtig. Also wie es auch viele in Deutschland einfach getan haben, damals war halt irgendwie Deutsch null angesagt. So nachdem die deutsche Welle irgendwie gefloppt ist, hat niemand irgendwie gesagt, Rappen auf Deutsch ist cool halt. Und so war es ganz einfach, man hat halt das nachgemacht, was in Amerika einfach angesagt war, bis es dann halt in Deutschland auch auf Deutsch entstanden ist. Und so hat halt Max auch auf Englisch gerappt, auch deswegen, weil er halt in einer Band gespielt hat, in so einer Ska-Reggae-Band. Und da hat er halt irgendwie Trompete schon damals gespielt und hat halt so seinen Hip-Hop-Einfluss mit reingebracht. Und da waren natürlich die englischen Sachen einfach halt, ja, da hat man sich einfach keine wirklichen Gedanken drüber gemacht, ob Deutsch oder Englisch, da war einfach Englisch die erste Sache, die man halt gemacht hat, auf der man geschrieben hat halt, auch weil man natürlich wollte, dass jeder einen versteht, so. Ja, klar. Yes, jetzt hast du gerade schon die Trompete angesprochen und auf dem neuen Album sind auch ordentlich Live-Instrumente gefeatured. Spielt ihr die selber zum größten Teil oder habt ihr Freunde? Also jetzt gerade speziell bei Trompete halt, das spielt alles auch Max ein. Wir spielen auch die ganzen Keyboards selbst ein, wir spielen Gitarre selbst ein. Ja, wir haben halt wirklich die Instrumente, wir hatten das Glück gehabt, dass wir so Instrumente lernen konnten, als wir jünger waren. Und natürlich auch mussten wir manchmal das Ganze lernen, wie es überall bei so Sachen ist, wenn man jung ist und keinen Bock auf irgendwas hat. Aber jetzt im Nachhinein kommt es uns natürlich zugute. So, wir können halt Instrumente spielen und nutzen das natürlich auch, weil es uns einfach so die gewisse Freiheit gibt, die halt über dem Sample steht halt. Aber also mir ist jetzt aufgefallen, dass ihr es bei diesem Album zum ersten Mal richtig ausgenutzt habt. Mich hat zum Beispiel, als ich Caring Zone gehört habe, hat es mich richtig vom Sessel gehauen, weil das komplett anderer Style war, als man bisher von eurem Beat so kannte. Ja. Und das ist auf jeden Fall cool, das ist eine fette Entwicklung, die ihr da an den Tag gelegt habt, auf jeden Fall. Ja, das freut uns natürlich, das ist, ich meine, das Coolste, was man hört, wenn jemand sagt, ey, ich habe es gehört und mich hat es vom Hocker gerissen, so, alright. Dann ist natürlich geil. Wir haben auch natürlich von vielen anderen gehört, ey, das, was ihr macht, hört sich einfach frisch an. Und hört sich einfach irgendwie, ist eine gute Alternative zu dem anderen Synthie-Zeug halt, was momentan angesagt ist. Ja, das ist cool. Wie sieht das live aus? Tretet ihr dann auch auf mit Instrumenten oder kommt das alles? Wir haben schon mit Band gespielt. Das ist natürlich super cool. Aber wie vielleicht die Leute auch wissen, wir sind ja drei Brüder halt, dann haben wir noch einen DJ dabei. Das heißt, wir sind schon mal vier Leute. Und dann haben wir natürlich immer noch Anael dabei und jetzt auch mittlerweile seine Schwester dabei, die auch immer supporten und mit denen wir ja auch beim Peripherik-Album schon Tracks zusammen gemacht haben, mit denen wir irgendwie über 60 Shows zusammengespielt hatten. Und die Peripherik-MCs sind 7 an der Zahl halt. Und wenn man einfach mit so vielen Leuten reist und dann auch ungefähr 5 bis 7 Musiker dabei hat, dann bräuchte man wahrscheinlich irgendwie erstmal einen kleinen Busunternehmer, so, der uns irgendwie da immer von da nach da kutschiert. Also von daher sind wir momentan irgendwie ganz Roots-mäßig unterwegs halt. Also Hip-Hop-Roots-mäßig so mit Turntables und MCs halt. Ja. Aber wir freuen uns oder hoffen natürlich darauf, dass wir irgendwann dann auch richtig mit Instrumenten unterwegs sein können. Ja. Eure erste Maxi, Triumvirat, und auch das erste Lied, was so auf Platte draußen war, ist ja noch über Deck 8 gekommen, ist richtig, ja, genau, oder? Und Deck 8 ist ja dann pleite gegangen. Hat euch das darin bestärkt, das Peripherik als Label so umzusetzen, oder war das sowieso euer Ziel, euer eigenes Ding zu machen? Es war eigentlich von Anfang an schon unser Ziel. Also man kann das auch immer, im Nachhinein kann man sagen, das war unser Ziel halt, aber damals war es einfach so, ich meine, es ist auch schon 5 Jahre ungefähr her, ja, dass wir halt angefangen haben, wir haben ein Tape gemacht, ja, und da haben wir 10 Tracks draufgepackt und haben das einfach für unser Yard hier, für den Odenwald, für unsere Freunde, für einfach die Leute halt gemacht, die Musik, und haben dann halt einfach das auf Tape gepackt, haben ein schönes Cover dazu gemacht mit den Rocking Bastards aus Heidelberg. Da haben wir immer eine fette Connection und die haben halt das Cover gemacht. Und dann, da gab es schon die Peripherik und da war schon das Logo drauf. Und da haben wir, ja, einfach im Prinzip das, was eigentlich ja eigentlich ein Label macht, schon damals gemacht halt. Und dann haben wir, ist Deck 8 auf uns aufmerksam geworden und die wollten uns natürlich haben und haben gesagt, ey Jungs, ihr seid cool und wir würden gerne mit euch Alben machen und Sachen rausbringen. Und dann haben wir halt gesagt, ja, dann vergrößern wir einfach irgendwie unseren Kreis halt und machen das auch mit denen zusammen. Die sind natürlich mittlerweile auch pleite gegangen. Ja. Aber schon damals war eigentlich so, dass wir auch das Cover bei Deck 8, die Musik, das Mastern halt, das haben wir die Stiebers gemastert, dass wir das im Prinzip alles hier bei uns im Yard, also in der Peripherik auch gemacht haben halt. Ja. Von daher hat diese, sag ich mal, dieses Netzwerk schon immer gestanden. Und es hat natürlich, wenn ein Label pleite geht und man sieht, dass man sich auf andere Leute nicht 100% verlassen kann, das bestärkt dann natürlich noch mehr halt eigene Sachen zu machen und alles selbst in die Hand zu nehmen. Ja. Aber es ist wahrscheinlich auch immer nicht so einfach, oder? Weil ich meine, zum Beispiel stand ja auf dem Peripherik-Album, dass euer Album schon 2003 rauskommt und jetzt ist es ja Ende 2004 geworden. Ja, das ist natürlich, ich meine, das hast du richtig erkannt. Viele Leute werden es wahrscheinlich gar nicht gelesen haben, beziehungsweise gar nicht gemerkt haben, dass wir schon 2004 haben. Aber das ist halt einfach so eine Sache, wenn man selbst macht, hat man es auch nicht einfach. Es gibt halt immer weniger irgendwie, so dieses Hip-Hop-Netzwerk hat einfach abgenommen. Es gibt immer weniger andere Hip-Hop-Labels, Eimsbusch, das letzte große, ja, Ding, was irgendwie pleite gegangen ist, Kopfnicker Records, gibt es ja auch nicht mehr so wirklich. Butter Needle ist auch weg. Und Deck 8 ist pleite gegangen und die ganzen anderen unzähligen Labels halt und die ganzen anderen unzähligen Magazine und Internetforen und Plattformen und sowas sind halt auch irgendwie alle eingegangen. Deswegen ist es natürlich schwerer, irgendwie sich durchzusetzen, weil wir als Independent Labels uns jetzt nicht mehr mit den anderen Labels irgendwie connecten können, sondern jetzt müssen wir mit den großen, quasi mit den Major Labels irgendwie uns in Konkurrenz setzen und natürlich auch irgendwie mit denen Connection machen halt. Ja. Und das ist natürlich einfach eine schwere Sache und ja, da ist der Struggle auf jeden Fall heavy, aber wenn man Spaß an der Sache hat und so, dann verschiebt sich natürlich alles ein bisschen, aber ja, aber solange die Leute noch warten und ein halbes Jahr verzeihen können oder ein Jahr, dann ist es na klar, lohnt sich ja. Ja. Wie ist denn das mit dem, reicht euch das zum Leben, das Peripherie-Ding, die Musik, oder müsst ihr schon noch jobben nebenbei oder arbeiten gehen? Wir machen das momentan eigentlich Vollzeit mit dem Label. Mhm. Und wir haben ja auch ein Tonstudio, wo wir halt Sachen auch machen, halt irgendwie mastern, mixen und solche Dinge. Wir haben jetzt auch mit einem MC aus Kamerun zusammengearbeitet, nennt sich Protector. Ja. Und solche verschiedenen Sachen machen wir natürlich auch noch. Und in der Zukunft werden wir halt auch noch hier und da Studio-Geschichten machen. Ja. Und da muss man natürlich muss man viel live spielen, muss man versuchen, viel Platten zu verkaufen. Das, ja, ist halt einerseits natürlich cool. Man macht das, was einem Spaß macht, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch die Sache auch ein bisschen geschäftlich sehen, weil irgendwann am Ende vom Monat muss man gucken, wie viel man auf der Tasche hat und ob man davon sich irgendwie Essen leisten kann. Halt. Ja, keine Frage. Habt ihr Leute, die euch helfen, wenn es auch um rechtliche Sachen geht oder solche Geschichten? Ja, klar, wir haben über die Zeit natürlich so auch ein Netzwerk weiter als nach Heidelberg ausgebaut. Ja, cool. Wir haben Leute in Hamburg, die uns da beraten. Wir arbeiten ja auch mit Freibank in Hamburg zusammen, mit dem Verlag. Ja, ja. Die da schon natürlich einen Plan haben, die schon länger im Business sind als wir. Und wir haben in Hamburg noch andere Leute, die uns halt so zur Beiseite stehen, die uns Tipps und Tricks sagen halt, weil, ich meine, das weiß jeder, wenn man irgendwas anfängt, kann man nicht alles wissen halt. Ja. Wir haben hier jetzt bei uns gerade, kürzlich hat jemand neu angefangen bei uns im Label halt, der uns auch einfach ein bisschen unterstützt, weil die Arbeit momentan einfach ein bisschen zu viel wird halt. Wir wollen uns nach wie vor natürlich auch auf das Künstlerische konzentrieren halt. Also mit dem Album ist ja nicht alles getan, so dass wir da chillen können, sondern es wird ein zweites Peripherie-Album geben, es wird ein Annael und Jeanne-Album geben, es wird ein zweites K-Rings-Album geben und es stehen noch weitere Projekte an und da ist natürlich auch eine ganze Menge Arbeit mit verbunden. Ja. Ich habe eure neue Single gehört, Alles ja. nur geklaut. Und ich musste so spontan an Rechte Dritter von 1-2 denken. Kennst du das Lied? Da ist auch wenn nicht, ist auch nicht so wichtig. Ja. Das Lied hat ja schon irgendwie eine klare Message. An wen geht das Lied denn? Für wen? Oder habt ihr einen spontanen Anlass, warum ihr das Lied geschrieben habt? Einen spontanen Anlass haben wir eigentlich nicht direkt, aber also einerseits direkt, andererseits nicht. Es ist immer so eine Sache, so eine Musiksache ist ja so bei uns eine relativ starke Gefühlssache. So, das kommt einfach irgendwann aus einem raus halt. Yes. Man hört halt einen Beat und auf einmal kommt die Idee, dann hat man einen Refrain und dann schreibt man halt einen Text darüber. Aber wir haben schon 2000 einen Track gemacht, der hieß Wie lange noch? Und der hat sich damit beschäftigt im Prinzip, wie lange noch es noch halt Rap auf schwarzen Scheiben gibt. Und da haben wir schon gesagt, dass wenn die Hip-Hop-Leute sich nicht irgendwie mehr connecten, wenn die einfach einen guten Vibe verbreiten, dann wird sich irgendwann nicht mehr verkaufen, dann wird einfach Hip-Hop nicht mehr so modern sein oder beziehungsweise wird Hip-Hop einfach nicht mehr cool sein, da werden sich viele Leute auch wieder abwenden halt. Und Alles nur geklaut ist im Prinzip auch für uns auch so eine Art Fortsetzung von Wie lange noch halt. Und damit prangern wir natürlich schon an, dass viele Leute, gerade auch im Hip-Hop, aber auch in dem ganzen Popmusik-Scheiß-Ding da halt, dass die halt einfach viel klauen und sich einfach so ein bisschen irgendwie der Sachen bedienen, um halt schnell an Geld zu kommen halt. Und für uns ist es halt immer noch so Kunst, für uns ist es immer noch so eine Herzsache halt. Und damit geben wir natürlich schon so ein Statement ab halt an die anderen so. Ja. Klar. Ihr habt auch auf eurem Album, bis auf den DJ Special T, überhaupt keine Features. Warum seid ihr diesen Weg gegangen und habt nicht noch eure Peripherie-Künstler wie Annael oder so zum Beispiel untergebracht? Ja, das aus dem ganz einfachen Grund, weil wir ja das Peripherie-Album gemacht haben mit 7 MCs, was schon eine ganze Menge ist. Da gibt es in Deutschland, glaube ich, keine weitere Crew, die so viele MCs hat. Ja. Und natürlich mit dem Hintergedanke, featuren wir da alle Leute drauf, dann ist es quasi ein Peripherie-Album und wir machen ein zweites Peripherie-Album, da haben wir schon angefangen zu arbeiten dran. Cool. Und deswegen haben wir einfach gesagt, wir machen keine Features, obwohl wir es gerne gemacht hätten. Haben wir einfach gesagt, das ist unser Album, dass die Leute auch einfach merken, halt, das sind die K-Rings, das ist Peripherie. Und wir haben auch bewusst keinen anderen Feature genommen, obwohl die Möglichkeit bestanden hätte. Vielleicht mit dem einen oder anderen zusammenzuarbeiten, aber für uns muss in erster Linie der Vibe stimmen halt mit den Leuten. Ja. Und ich meine, das heißt nicht jetzt, dass man die seit 10 Jahren kennen muss, aber es kann sein, dass man mit jemandem 2 Minuten chillt und dann stimmt der Vibe und dann könnte man mit dem einen Track machen, aber wir haben auf dem Album eigentlich nur mit den Leuten aus Heidelberg was gemacht, halt mit Special T, DJs von Stieber Twins halt. Ja. Beim Intro hat uns Martin Stieber noch ein bisschen unterstützt halt und da haben wir zusammen halt die Cuts ausgewählt, so wie auf anderen Tracks halt und ja, da haben wir halt einfach gesagt, wir wollen uns erstmal mit unserem ersten Album wirklich zeigen, wer wir sind halt und nicht über irgendwelche Feature dann irgendwo hinkommen halt. Ja, aber es wird auf jeden Fall, ja, wenn es ein zweites Peripherie-Album gibt, ist eh cool dann. Ja, also dann ist die Frage mit den anderen Leuten natürlich geklärt, aber es wird auch in Zukunft Zusammenarbeit mit anderen Leuten geben. So. Jetzt werden natürlich einige auf einen aufmerksam. Man lernt über die Zeit natürlich auch viele andere kennen halt und man merkt auf einmal, auch mit dem könnte man was machen, vielleicht mit dem könnte man was machen. Ja. Und mal sehen, was die Zeit so bringt und mit wem wir da irgendwie zusammenkommt. Ja, das ist cool. Ihr habt ja jetzt für dieses Album auch so bei Viva und MTV und solchen Geschichten wart ihr und bei Jam FM und so. Genau. Ist es jetzt wahrscheinlich, weißt du, dass die Promotion so groß ist, war bei Pim Peferi Peripherie-Album glaube ich nicht so, oder? Ist jetzt für euch auch neu gewesen? Ja, ist natürlich eine neue Sache. Beim Peripherie-Album hatten wir auch schon hier und da Radiobesuche, hatten hier und da mal irgendwas Kleines. Also aber so wie es jetzt war, halt, dass wir wirklich so unterwegs waren und dann halt auch live im Fernsehen waren, wie zum Beispiel bei Giga oder auch bei WTV, so ein Sender in Baden-Württemberg, das war halt bis jetzt noch nicht der Fall. Also von daher war das natürlich auch was Neues so. Und es ist gut gelaufen bis jetzt, so die Promotion und alles? Ja, ist auf jeden Fall cool gelaufen. Das Geile ist halt, wir machen das ja auch selbst, beziehungsweise halt, der jetzt bei uns neu angefangen hat, der plant auch solche Sachen, organisiert das und wir gehen in die Sender halt und zeigen den Leuten halt einfach das, was wir machen. So. Weißt du, wir müssen uns nicht irgendwie verstellen, wir haben keinen irgendwie Labelboss vor uns, der sagt, ey, jetzt zieht euch irgendwie Lackschuhe an und schminkt euch die Haare und das Gesicht oder sowas, sondern wir können einfach eigentlich da hingehen und den Leuten zeigen, was wir machen, so ganz, ganz ungezwungen halt. Respekt. Ja, das ist cool. Ja. Mal schauen halt natürlich, inwieweit das geht und inwieweit man sowas machen kann, inwieweit es natürlich auch sein Ergebnis halt zeigt. Ja. Aber so wie auch das Interview jetzt hier halt. Also weißt du, das eine oder andere, die einmal kommt die Initiative natürlich von uns, andererseits kommt auch die Initiative von Leuten halt, die unser Zeug irgendwo gehört haben, die einfach sagen, ey, wir finden das cool, wir supporten das. Und deswegen auch immer Props raus an die Leute, die halt sagen, wir machen Radiointerview und wenn es in Ostfriesland ist oder sowas. Na klar. Weiß ich mal, also daher schon mal vielen Dank so, dass ihr das macht. Ja, kein Ding. Wir müssen auf jeden Fall hier den Leuten in Ostfriesland gute Musik nahebringen und für unsere Mission, ne? Ja, ich finde das auch, ich finde das sehr, sehr cool, halt, dass es wirklich noch Leute gibt, die auch irgendwie solche Hip-Hop-Geschichten am Leben halten, halt, weil nur dadurch ist, bleibt der Hip-Hop-Gedanke, auch den wir so haben oder den vielleicht auch andere haben, der bleibt nur durch solche Sachen am Leben einfach. Der ist schon noch am Leben. Das klang vorhin zum Teil ziemlich pessimistisch, was du gesagt hast, so dass die ganzen großen Labels und viele Plattformen inzwischen sehr eingegangen sind, aber in vielen einzelnen Menschen steckt der Gedanke noch drin, dessen kannst du dir sicher sein. Ja, also das wollte ich ja auch nicht irgendwie, ich hoffe, dass das jetzt keiner irgendwie falsch verstanden hat. Nee, passt. Und der Hip-Hop so ist ja, sag ich mal, in erster Linie eine Kopfsache, bevor es irgendwas anderes ist. Genau. Und ich meine, das muss ich nicht im Fernsehen oder irgendwo anders abspielen, das spielt sich zu Hause alleine vor der Stereoanlage ab, so. Oder was weiß ich, bei manchen Leuten auch, wenn sie nachts rausgehen und irgendwas schön bunt machen. Right. Ja. Also von daher gibt es natürlich noch genug Leute, die das machen, aber es ist einfach, ich würde mir wünschen, wenn es einfach ein bisschen mehr so diesen Szene-Flair oder Szene-Charakter halt kriegen würde, so, weißt du, dass wirklich Leute connecten und Sachen machen halt und dass das einfach so ein bisschen in allen Ebenen abläuft, so. Ja, das ist cool. Ja. Können wir auf jeden Fall auch nochmal telefonieren oder nochmal E-Mails schreiben. Ja, auf jeden Deswegen, Fall. Deswegen, ja. Da kannst du ja schon sicher sein. Ich denke, es gibt noch mehr so unabhängige Radiosendungen auch. Ja, klar, sonst das haben wir ja auch schon gemerkt. In Deutschland. Also das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ja. Aber wahrscheinlich müsste man das schon besser connecten. Das wäre auch für uns cool. Ja, also nehme ich auch an. Ich meine, ihr seid ja quasi irgendwie auch am Ende der Welt so noch. Ja, auf jeden Fall. Ja, so Jams oder so gibt es hier leider ja gar nicht in der Gegend. Ja. Obwohl, wie gesagt, so 95, 96 war das hier ziemlich groß. Ja. Selbst in so einer Kleinstadt wie Emden gab es dann massive Jams, wo richtig deutschlandweit Leute angereist sind. Ja, sowas ist fett und sowas ist für mich jetzt ein bisschen eingeschlafen. Weil klar, es entwickelt sich anders, verändert sich, da darf man auch nicht der alten Zeit irgendwie nachweinen, sondern man muss es einfach irgendwie cool machen, sodass dass die Leute halt einfach irgendwie Bock drauf haben, muss so sagen. Ja, korrektes Wort. Ja, es liegt ja auch an uns, wie wir es gestalten, deswegen machen wir auch die Sendung. Ja. Easy. Ja, willst du noch den ostfriesischen Bürgern eine Message rüberbringen zum Schluss oder, also hast du bestimmt noch was. Kannst du nochmal erzählen, euer Album Tricolor? Ja, also wie gesagt, wir haben jetzt gerade am 1. November unser Album Tricolor rausgebracht. Es geht da um die drei Farben, halt grün für den Wald, blau für den Himmel, rot für das Blut. Alright. Das sind im Prinzip die drei Elemente, so die uns beziehungsweise die uns wichtig sind, halt einmal grün, so die Verbindung mit dem Odenwald, blau mit dem Himmel, so mit dem Unendlichen und rot halt das Blut, einfach was uns drei Brüder verbindet, was auch einfach alles auf der Welt verbindet halt. Und das ist unser Album, da geht es drum um Wahnsinn, um Neuland, um Weltschmerz, um Fight Music, um die ganzen Sachen einfach. Also das sind mehr Sachen, als man eigentlich in Worte fassen kann. Es geht dabei einfach um Musik halt. Also von daher sollte man vielleicht einfach, bevor wir irgendwie stundenlang erzählen, einfach ein Lied spielen, dann können die Leute das checken. Genau, das werden wir jetzt auch tun. Wir haben schon am Anfang Treuer Freund gespielt. Ja, cool. Jetzt denke ich, werden wir erstmal noch Alles nur geklaut spielen. Ja. Die Leute die Single checken und dann spielen wir sicher noch ein Stück am Ende, mal gucken. Alles klar. Dann, wir bedanken uns. Ja, wir bedanken uns auch, beziehungsweise meine Brüder und ich, wir sitzen ja hier. Richtig schöne Grüße aus. Richtig, ja. Und genau. Alles klar, dann Ostfriesland. Grüße in Odenwald. Und bis zum nächsten Mal. Jo, peace. Frieden. Ciao. Bis dann, ja, ciao. Alles nur geglaubt bis auf diese Idee. Es ist alles nur geglaubt bis auf diese CD. Es ist alles nur geglaubt bis auf diese LP. Es ist alles nur geglaubt, deshalb ist es okay. Denk an den Stumpfsinn, denn nicht nur Diamanten funkeln. Du wirst es schon bemerken, glaub mir, ich halte das unten. Du wirst schon sehen, warum wir nehmen, doch auch geben. Denn genau in diesem Gleichgewicht liegt doch das Problem. Mann, es gibt da einen Konflikt zwischen dir und Rap-Musik. Du kannst dich nicht entscheiden, ob du es hast oder liebst. Kriegst von Leuten bloß erzählt, du wolltest nicht straight in Mut. Und erfindest Rap gerade neu, so wie es jeder tut. Alle schreien so laut, versuchen sich zu profilieren. Bedient sich skrupellos, ohne Ehrfurcht, nur so Gier. Ich bemerke viel zu oft, wie sie mein Ding attackieren. Wahrscheinlich freuen sie sich noch, wenn sie die Dummheit etablieren. Ey Mann, ich klaue mir meine Bass, Neon Hyatt. Produziere Klassik neu und verwandle sie in Hightech. Also dann, meine Herren, wenn jemand Rap kritisiert, hab mit euren Rap-Gesetzen mal den stark stilisiert. Habt ihr es kapiert? Nein, schade. Es sind nur diese Idee und damit lass ich euch verzweifeln hier auf dieser CD. Ja, tut's weh. Oh, sorry, Mann, ich wollte euch nicht verletzen. Wollte nur mit diesem Lied euer Trommelfell zerfetzen. Das ist alles nur geglaubt, bis auf diese Idee. Das ist alles nur geglaubt, bis auf diese CD. Es ist alles nur geglaubt, bis auf diese LP. Es ist alles nur geglaubt, deshalb ist es okay. Es ist alles nur geglaubt, bis auf diese Idee. Es ist alles nur geglaubt, bis auf diese CD. Es ist alles nur geglaubt, bis auf diese LP. Es ist alles nur geglaubt, deshalb ist es okay. Es ist alles nur geklaut, selbst diese Idee. Weiß, dass ihr das bemängelt, weil ihr das hier seht. Doch der Kern sitzt tiefer, um den es hier geht. Sprech von einer Kultur, die vom Diebstahl lebt. Wir bedienen und betrügen und belügen uns selbst. Schaffen täglich Neues und vergnügen die Welt. Frag mich, wie lange das hält und wie weit uns das bringt. Hofft, dass jedem von euch der Absprung noch gelingt. Konnte mich entsinnen, da war Musik noch Kreatives. Schaffen Künstler mit dem Herzen, statt Kopierschablon zu schmieden. Weiß, das klingt jetzt hart, Realität sieht nun mal so aus. Nimm uns nicht außen vor, doch ihr tut das aus Gewohnheit. Es ist alles nur geglaubt, bis auf diese Idee. Es ist alles nur geglaubt, bis auf diese CD. Es ist alles nur geglaubt, bis auf diese LP. Es ist alles nur geglaubt, deshalb ist es okay. Es ist alles nur geglaubt, bis auf diese Idee. Es ist alles nur geglaubt, bis auf diese CD. Es ist alles nur geglaubt, bis auf diese LP. Es ist alles nur geglaubt, deshalb ist es okay. Ich setz voraus, dass du weißt, wie Rap entstanden ist. Und wie du weißt, dass in diesem Ding auch keine Schranken gibt. Jeder kann das machen, was er will, was er für richtig hält. Solange er keinen unterdrückt und Würde an die Spitze stellt. Mann, ich klaume die Musik zurecht und keiner kann mich richten. Stehle viele Melodien, beginne dann zu dichten. Lass den Bass wuven, ohne dass es jemanden dann stört. Bin empört, worauf wohl das Ganze bis in Zukunft hört. Sind bleiche Gesichter, die gespannt im Lied lauschen. Und nach diesem Kulturschutz legaler Lieder brauchen. Denn meine Hehlerware ist extrem kriminell. Nach epochenlangen Forschen noch stark individuell. Es ist alles nur geglaubt, bis auf diese Idee. Es ist alles nur geglaubt, bis auf diese CD. Es ist alles nur geglaubt, bis auf diese LP. Es ist alles nur geglaubt, deshalb ist es okay. Es ist alles nur geglaubt, bis auf diese Idee. Es ist alles nur geglaubt, bis auf diese CD. Es ist alles nur geglaubt, bis auf diese LP. Es ist alles nur geglaubt, deshalb ist es okay. Entschuldigung, das habe ich mir erlaubt. Alright, ihr hört Coast to Coast mit Franz Hahnemann und Adrian Bahne. Radio Ostfriesland. Radio Ostfriesland. Hier auf 94,0 auf UKW und in Emden 87,7 über UKW und im Kabel gibt's Radio Ostfriesland auch. Check das radio-ostfriesland.com beziehungsweise coastradio.de. Und das war auf jeden Fall ein sehr tightes Interview vorhin, hat Spaß gemacht. Holt euch die Single, holt euch das Album, Caring's Brothers, Peripherik, Tricolor, alles nur geklaut. Jetzt hören wir noch das Lied ausklingen vom Gotan Project, El Capitalismo Foraneo. Da haben wir euch das letzte Mal den Remix gespielt von High Priest vom Anti-Pop-Konsortium, der musikalisch ziemlich wenig mit dem zu tun hatte, was jetzt läuft, Feiner Dubtoon. Und als nächstes Kinderzimmer Productions, Lights, Camera, Action. Von ihrem Auftrag im von ihrem Album im Auftrag ewiger Jugend und Glückseligkeit. Alright rhymes. Alright rhymes. Alright rhymes. Alright rhymes. Alright rhymes. Alright rhymes. Alright rhymes. Alright rhymes. Lights, camera, action, you're on. Lights, camera, action, you're on. Lights, camera, action, you're on. Alright rhymes. Alright, Ryan. Verdammt, hab mir die Finger verbrannt an diesem fetten Kinderzimmer-Track. Mach keinen Hack, mein Keks, so kehrt den Dreck weg und trägt den Müll für Mami raus. Bring diese fetten Zeilen rein ins Heim. Sein oder nicht sein, groß oder klein. In deinem Fall also nicht sein und ganz klar klein. Du weißt Bescheid, bescheiden sein ist Trumpf. Wenn du vom Text so und vor Quickie die Quasi-Modo stehst, ist es ein Muss für dein Bestehen, dass du verstehst, dass du nur bestehst, wenn du gehst. Und du gehst, du bist gegangen. In meinem Reim gefangen und deinen Stolz mit diesem Track gebrochen. Bis auf die Knochen abgemagert, deine Rapper-Existenz ergeben Rapper, den du kennst. Die Productions sind im Haus, Rödelheim wird sagen, lauf, flutsche, lauf. Wir setzen einen oben drauf, sagen Rapper, Rapper, renn. Und sie rennen, denn sonst lernen sie uns kennen. Lights, Camera, Action, you're on. Hier kommt der Text, so könnt ihr mich hören, könnt ihr mich sehen. Lights, Camera, Action, you're on. Alright, Ryan. Alright, Ryan. Lights, Camera, Action, you're on. Hier kommt der Text, so könnt ihr mich hören, könnt ihr mich sehen. Lights, Camera, Action, you're on. Wo Quasimodo auflegt, da lass dich nieder. Denn dort sind niemals lahme Lieder. Unsere Beats sind weder lahm noch wieder. Wieder und wieder fährt die Bassdrum in die Glieder und die Snare Drum in die Knochen. Quasimodo hat's verbrochen. Der Verbrecher, nicht der Breaker. Don't bring a woman to the party, cause you'll take her. Der DJ, nicht der Sprayer. Ihr seid ihr Dilemma und er ist hier der Slayer. Er ist wild and hard wie Sayer, bekannter als Tom Sawyer. Die meisten seiner Samples werden leider ziemlich teuer. Er gehört zum Sampler, wie kein zu Abel. Der Turm zu Babel, wie sein Atari an das MIDI-Kabel. Du willst was sagen, halt den Schnabel, du willst was sagen, halt den Rand. Du hast den Sachverhalt noch nicht erkannt, entsprechend tu nur ich. Und scratchen tut nur er, produzieren tun wir beide. Ihr wartet auf nen Reim mit schwer, bitte sehr. Das war fürs werte Publikum. Die netten Leute freuen sich, die Hip-Hop-DJs gucken. Und wenn Quasimodo auf der Bühne steht, ist es aus mit allem Spaß. Nach jeder unserer Shows schauen B-Boys tief ins Glas. Die meisten sind schon nach 5 Minuten weich. Ein kleiner Tipp von mir noch: Don't drink and drive. Lights, camera, action, you're on. Das ist Quasimodo, Herr. Lights, camera, action, you're on. Das ist Quasimodo, Herr. Lights, camera, action, you're on. Wickedy Quasimodo. Doch auf der Bühne sind wir drei. Noch ein Drumset, ihr kennt's am Klang. Jürgen, das Tier, he's a drummer, give the drummer some. Alle anderen glauben dran, das Tier der Welt, Untergang. Wirf die Stöcke weg, versuch's mit Wein, Weib und Gesang. Er ist ein Hochgebirge und du bist nur ein Hügel. Schalt dein Spatzenhirn mal ein, wenn du fliegen willst, dann brauchst du Flügel. Doch er stutzt sie und zerrupft sie, zerbeißt sie und zermalmt sie, dreht sie zu Zigaretten und macht sie an und qualmt sie. Und während du noch ruderst und ruderst in der Luft, ist der Rest von deinen Flügeln aus seinem Mund zu Rauch verpufft. Die anderen, die am Boden bleiben, verzichten auf ihr Outcoming und schauen lieber nochmal Super Drumming. Üben und üben und üben und üben, von Oberstdorf bis Rügen. Doch zu meinen, man hat Chancen, als sich selber zu belügen. Also wenn ihr einen Drummer trefft, schon halber trinkt in Bier. Dann hat er ihn getroffen, die Schlacht mit Jürgen, uns ein Tier. Lights, camera, action, you're on. Hier kommt der Text, so könnt ihr mich hören, könnt ihr mich sehen. Lights, camera, action, you're on. Alright, Ryan. Alright, Ryan. Lights, camera, action, you're on. Kommt der Text, so könnt ihr mich hören, könnt ihr mich sehen. Lights, camera, action, you're on. I kick rhyme until the rhyme kick back. Lights, camera, action, you're on. Das ist Quasimodo, Herr. Lights, camera, action, you're on. Lights, camera, action, you're on. Das ist Quasimodo, Herr. Lights, camera, action, you're on. Wickedy Quasimodo. Das waren Textor und Quasimodo, bekannt als Kinderzimmer Productions. Und wir haben dieses alte Lied gespielt, weil nämlich nächsten Montag das neue, brandheiße, topaktuelle Kinderzimmer Productions Album rauskommt. Ja, müsst ihr entschuldigen, wir machen Radio und es macht verdammt viel Spaß, so den üblichen Begriffen und ganz neuen Begriffen um sich zu werfen. Yes. Im Was Hintergrund, kommt jetzt noch? Ja, wir hören gerade ein Instrumental von den Stieber Twins. Stieber Twins, Heidelberg. Auch erhältlich auf der Alles nur geklaut Maxi von den K-Rings Brothers. Yes. Was kommt jetzt noch als nächstes? Als nächstes hören wir ein Drum-Bass-Tune zum Ausklingen. Eigentlich finde ich ja, das ist eher Musik zum Mischen und zum ganz laut anhören. Aber der Tune ist super fein produziert, crisp und die Snares hauen rein, wie sie sollen. Es geht nach vorne. Kommt von den Friedrichshain Frequency Fuckers. Das ist natürlich nur ein Synonym. Stehen drei Leute dahinter: Neil Keating, Christoph Fringeli und Racke Kossack, aka Hecate. Oder auch Hecate, bin mir da nicht ganz sicher. Und ja, auf jeden Fall Zark sind diese Leute vom Zark-Label. Und die Platte ist erschienen auf Unearthly Records, was mir überhaupt nichts gesagt hat. Falls ihr Informationen haben wollt, checkt unsere Website, dort ist das dann verlinkt, beziehungsweise checkt einfach c8.com. Da findet ihr sehr viel Informationen über so neue Drum-Bass-Musik aus diesem Umfeld, Zark Records und experimentelle Elektronik wird das wohl geschimpft. Sehr fein. Ja, und dann geht die Stunde leider schon wieder zu Ende. Das macht sie so ganz von selbst, ohne dass wir irgendwas dazu tun. Wir spielen hier feine Musik und die Stunde ist um. Genau. Coast to Coast gibt's wieder in 2 Wochen. Nächste Woche, wie immer, Manifesto. Manifesto. Und checkt am 20. glaube ich, das ist der nächste Sonnabend. Samstag, sagt man hier in der Gegend. Könnt ihr Drumkick-Radio anhören. Abends auf Radio Ostfriesland, wird gemacht von Leuten aus Leer. 20 Uhr. Die nur Vinyl spielen und eine sehr feine Selection am Start haben. Genau. 2 Wochen, 21 Uhr Coast to Coast, 1 Woche, 21 Uhr Manifesto. Coastradio.de. Wir sind Adrian Barne und Franz Hahnemann. Und bedanken uns bei allen Zuhörern, die bis jetzt ausgehalten haben. Grüße. Jetzt noch die Friedrichshain Frequency Fuckers mit dem Tun Mühsamstraße. Thank you.